Die Sorgen der Sparer, vor allem in Deutschland, seien ihm zwar bewusst, dennoch will er weiter an seiner Niedrigzinspolitik festhalten. Draghi strebt eine Inflationsrate in der Eurozone von annähernd 2% an. Derzeit liegt sie kaum über null. Nötig sei ein wirtschaftlicher Aufschwung in allen Euro-Ländern. Davon hätten alle was und die Zinsen würden steigen, so Draghi. Die Geldpolitik der EZB habe dazu beigetragen, dass es schon Verbesserungen gebe. Für mehr Wirtschaftswachstum müsse aber in den Euro-Ländern investiert werden. Außerdem seien Strukturreformen nötig. Hier bekommt Draghi breite Zustimmung von Bundestagspolitikern. Bei Unionspolitikern heißt es aber auch, Draghi habe sie nicht überzeugt. Sein Ziel einer Inflationsrate von fast 2% sei wie ein Fetisch. SPD-Politiker haben sich dagegen hinter Draghi gestellt. Bei den Linken hieß es, Draghi habe heute nichts Neues gesagt.